Fliegen zu den Lärken, sammens frei, die Jägern hatten Zwang, aus Dackengrinderie, aus Dackengrinderie. Oh, hüss, hüss, hüss, Jugend sind Höhn, oh, Glanz in Tor, satte Vermögen. Trara, trara, trari, trara, trara, trari, man satte Glas in Tor. Hans Arun Hans